Limitierte versus allmächtige Regierungen. In seiner mitreißenden Geschichte über 5 Jahrhunderte westlicher Zivilisation, From Dawn to Decadence, identifiziert Jack Barson das Ende des Ersten Weltkriegs als den entscheidenden Wendepunkt, an dem die Dekadenz, der Verfall und das Ende des Westens beginnt. Nach diesem Krieg litt der Westen unter dem, was Barson unter der Bezeichnung The Great Switch als den Ersatz des Liberalismus durch die Liberalität beschreibt, wobei der Hochstapler unter den beiden Begriffen die Rolle für sich beanspruchte, in Wirklichkeit aber genau das Gegenteil war. Zitat: Der Liberalismus triumphierte nach dem Prinzip, dass die beste Regierung diejenige ist, die am wenigsten regiert. Heutzutage hat die politische Weisheit für alle westlichen Nationen diesen Freiheitsstil in Liberalität umgewandelt. Diese Verschiebung hat gewissermaßen das Vokabular in Unordnung gebracht. Zitat Ende. Während der Liberalismus dem Staat die Rolle zuwies, dem Einzelnen zu erlauben, in Freiheit zu leben und die Vorteile und Folgen seines Handelns zu genießen, stand die Liberalität für die radikale Vorstellung eines Staates, der es dem Einzelnen ermöglichte, all seinen Wünschen nachzugehen und gleichzeitig vor den Folgen geschützt zu werden. Sozial, wirtschaftlich und politisch verwandelte sich die Rolle des Staates in einen Flaschengeist, der einem jeden Wunsch erfüllt und die Bevölkerung brauchte nur für das Stimmen, was sie wollte, um es wahr werden zu lassen. Der französische Historiker Lee Halévy legte den Beginn der Ära der Tyrannei auf das Jahr 1914 fest, als der Erste Weltkrieg begann und die Großmächte der Welt anfingen, sich in Richtung wirtschaftlicher und intellektueller Nationalisierung zu bewegen. Die Großmächte nationalisierten die Produktionsmittel und verlagerten sich auf syndikalistische und korporative Formen der gesellschaftlichen Organisation, während sie gleichzeitig Ideen unterdrückten, die dem nationalen Interesse widersprachen und den Nationalismus förderten, durch das, was Halévy die Organisation des Enthusiasmus nannte. Diese klassische liberale Vorstellung eines Staates ist nur in einer Welt mit solidem Geld möglich, die aus natürlicher Zurückhaltung heraus gegen den staatlichen Autoritarismus und seine Übertreibungen handelt. Solange der Staat sein Volk besteuern musste, um seine Maßnahmen zu finanzieren, musste er seine Handlungen auf das beschränken, was seine Subjekte für tolerierbar hielten. Die Staaten mussten einen ausgeglichenen Haushalt aufrechterhalten, indem sie den Konsum immer im Rahmen der Steuereinnahmen hielten. In einer Gesellschaft mit solidem Geld ist der Staat auf die Zustimmung seiner Bevölkerung angewiesen, um seine Aktivitäten zu finanzieren. Jeder neue Vorschlag für staatliche Maßnahmen muss im Voraus durch Steuern oder den Verkauf langfristiger Staatsanleihen finanziert werden, wodurch die Bevölkerung eine genaue Größenordnung für die tatsächlichen Kosten dieser Strategie erfährt und sie leicht den Vorteilen gegenüberstellen kann. Ein Staat, der nach Mitteln für legitime nationale Verteidigungs- und Infrastrukturprojekte sucht, hätte wenig Mühe, Steuern zu erheben und Anleihen an die Bevölkerung zu verkaufen, da die Menschen stets die Vorteile vor Augen hätten. Aber ein Staat, der Steuern zur Finanzierung des verschwenderischen Lebensstils eines Monarchen erhebt, wird von seiner Bevölkerung eine allgemeine Abneigung zu spüren bekommen, die die Legitimität seiner Herrschaft gefährdet und sie immer prekärer macht. Je belastender die Besteuerung und Auflagen des Staates sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Bevölkerung sich weigert, Steuern zu zahlen oder die Kosten der Steuereintreibung deutlich ansteigen lässt oder gegen den Staat aufbegehrt und ihn ersetzt, sei es durch Urnengang oder Gewehrkugeln. Solides Geld erzwang somit ein gewisses Maß an Ehrlichkeit und Transparenz vom Staat und beschränkte seine Herrschaft auf das, was für die Bevölkerung wünschenswert und tolerierbar war. Es ermöglichte eine gesamtgesellschaftliche, ehrliche Gegenüberstellung der Kosten und des Nutzens der Maßnahmen sowie eine Übernahme der wirtschaftlichen Verantwortung, die für jede Organisation, jeden Einzelnen und jedes Lebewesen notwendig ist, um im Leben erfolgreich zu sein. Der Konsum hat nach der Produktion zu erfolgen. Unsolides Geld hingegen ermöglicht es Staaten, Loyalität und Popularität zu erkaufen, indem sie populäre Ziele durch Ausgaben erreichen, für die sie dem Volk keine Rechnung vorlegen müssen. Der Staat erhöht einfach die Geldmenge, um jedes noch so haarsträubende Programm zu finanzieren. Doch die wahren Kosten solcher Programme werden für die Bevölkerung erst in den kommenden Jahren spürbar, wenn die Inflation der Geldmenge die Preise steigen lässt. An diesem Punkt lässt sich der Wertverlust der Währung leicht auf alle möglichen Faktoren zurückführen, die üblicherweise schändliche Handlungen von Ausländern, Bankiers, lokale ethnische Minderheiten oder frühere oder zukünftige Regierungen umfassen. Unsolides Geld ist ein besonders gefährliches Instrument in den Händen moderner, demokratischer Regierungen, die einem ständigen Zwang zur Wiederwahl ausgesetzt sind. Moderne Wähler werden kaum jene Kandidaten wählen, die von vornherein die Kosten und den Nutzen ihrer Pläne bekannt geben. Sie werden sich eher den Schurken anschließen, die Gratisleistungen versprechen und die Rechnung dafür ihren Vorgängern oder irgendeiner schändlichen Verschwörung zuweisen. Demokratie wird so zu einem Massenwahn für Menschen, die versuchen, die Regeln der Ökonomie zu umgehen, indem sie sich für Gratisleistungen entscheiden und sich so manipulieren lassen, dass sie ihre gewalttätigen Wutanfälle gegen Sündenböcke richten, sobald die Rechnung für die Gratisleistungen in Form von Inflation und wirtschaftlicher Rezessionen kommt. Unsolides Geld ist das Herzstück der modernen Verblendung, welcher die meisten Wähler und diejenigen, die unglücklicherweise moderne Makroökonomie an den Universitäten studieren, zum Opfer gefallen sind. Sie glauben, dass staatliche Maßnahmen keine Opportunitätskosten haben und dass der Staat mit einem allmächtigen Zauberstab handeln kann, um ganz nach Belieben seine eigene Realität zu erschaffen. Um es um Armutsbekämpfung, Moralaufklärung, Gesundheitswesen, Bildung, Infrastruktur, die Reform der politischen und wirtschaftlichen Institutionen anderer Länder geht oder um die Überwindung der Regeln von Angebot und Nachfrage für irgendein emotional wichtiges Gut, die meisten modernen Bürger leben in einer Wahnvorstellung, in der keiner von ihnen tatsächliche Kosten zu tragen hat und alles, was für die Erreichung dieser Ziele benötigt wird, politischer Wille, starke Führung und fehlende Korruption ist. Unsolides Geld hat das Bewusstsein für Abwägungen und Opportunitätskosten aus den Köpfen all jener gelöscht, die an öffentliche Ausgaben denken. Der Durchschnittsbürger wäre schockiert, wenn man ihm das erschreckend Offensichtliche aufzeigen würde. All diese schönen Dinge, die jeder von uns will, können nicht kostenlos aus heiterem Himmel von unserem Lieblingspolitiker oder seinem Herausforderer herbeibeschworen werden. Diese Dinge müssen von echten Menschen zur Verfügung gestellt werden. Menschen, die morgens aufwachen und Tage und Jahre lang daran arbeiten müssen, uns das zu geben, was wir wollen, und die sich selbst die Chance verwehren, an anderen Dingen zu arbeiten, die sie vielleicht lieber produzieren würden. Obwohl noch nie ein Politiker gewählt wurde, der diese Tatsachen anerkennt, kann die Wahlurne die grundsätzliche Knappheit der menschlichen Zeit nicht aufheben. Jedes Mal, wenn Staaten beschließen, etwas bereitzustellen, erhöht das nicht die Wirtschaftsleistung. Es bedeutet lediglich eine weitere zentrale Planung der Wirtschaftsleistung mit absehbaren Folgen. Unsolides Geld war ein Segen für Tyrannen, repressive Regimes und illegitime Regierungen, indem es ihnen erlaubte, die Realität von Kosten und Nutzen zu umgehen und die Geldmenge zu erhöhen, um zuerst ihre Unternehmungen zu finanzieren und anschließend die Bevölkerung mit den Konsequenzen alleine zu lassen, während die Menschen dabei zusahen, wie sich ihr Vermögen und ihre Kaufkraft in Luft auflösten. Die Geschichte ist voll von Beispielen dafür, wie Staaten, die das Vorrecht haben, Geld aus dem Nichts zu erschaffen, dieses Privileg fast immer missbraucht haben, indem sie es gegen ihr eigenes Volk richteten. Es ist kein Zufall, dass man bei näherer Betrachtung der schrecklichsten Tyrannen der Geschichte feststellt, dass jeder einzelne von ihnen ein System von staatlich emittiertem Geld betrieb, das fortlaufend aufgebläht wurde, um die staatlichen Aktivitäten zu finanzieren. Es gibt einen sehr guten Grund dafür, dass Wladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler, Maximilian Robespierre, Pol Pot, Benito Mussolini, Kim Jong-il und viele andere berüchtigte Kriminelle alle in Zeiten regierten, in denen unsolides staatliches Geld existierte, das sie nach Belieben drucken konnten, um damit ihren genozidalen und totalitären Größenwahn zu finanzieren. Dieselben Gesellschaften, die diese Massenmörder hervorbrachten, brachten aus demselben Grund keinen auch nur annähernd so kriminellen Despoten hervor, wenn sie unter einem soliden Währungssystem lebten, das den Staat zur Eintreibung von Steuern zwang, bevor er sie ausgeben konnte. Keines dieser Monster hat jemals solides Geld gefordert, um seinen Massenmord zu finanzieren. Die Vernichtung des soliden Geldes geschah davor, verziert mit wundervollen Wohlfühlgeschichten über Kinder, Bildung, Arbeiterbefreiung und Nationalstolz. Sobald jedoch das solide Geld vernichtet war, wurde es für diese Kriminellen sehr einfach, an die Macht zu kommen und die Kontrolle über alle Ressourcen ihrer Gesellschaft zu übernehmen, indem sie das Angebot an unsolidem Geld erhöhten. Unsolides Geld macht die staatliche Macht potenziell unbegrenzt, mit enormen Folgen für jeden Einzelnen. Es zwängt die Politik in den Mittelpunkt unseres Lebens und leitet einen Großteil der Energie und Ressourcen der Gesellschaft in das Nullsummenspiel darüber um, wer auf welche Weise regieren darf. Solides Geld hingegen macht die Regierungsform zu einer Angelegenheit mit begrenzten Folgen. In einer Demokratie, Republik oder Monarchie werden alle durch solides Geld eingeschränkt, was den meisten Menschen ein hohes Maß an persönlicher Freiheit in ihrem Leben ermöglicht. Ganz gleich, ob in der sowjetischen oder kapitalistischen Wirtschaft, die Wahrnehmung vom Staat, der zur Erreichung von volkswirtschaftlichen Zielen die Wirtschaft betreibt oder steuert, wird allgemein als gut und notwendig erachtet. Es lohnt sich, an diesem Punkt auf die Ansichten von John Maynard Keynes zurückzukommen, um die Beweggründe des von ihm vorgeschlagenen Wirtschaftssystems zu verstehen, mit dem die Menschheit in den letzten Jahrzehnten zu kämpfen hatte. In einer seiner weniger bekannten Schriften, The End of Laissez-Faire, erläutert Keynes seine Vorstellung davon, welche Rolle der Staat in einer Gesellschaft übernehmen sollte. Keynes drückt erwartungsgemäß seine Ablehnung von Liberalismus und Individualismus aus, begründet aber auch seine Ablehnung des Sozialismus mit der Feststellung, Zitat, der Staatssozialismus des 19. Jahrhunderts entstand aus dem Benthamismus, Jeremy Bentham, dem freien Wettbewerb und so weiter und ist in mancher Hinsicht eine klarere, in mancher Hinsicht eine verworrenere Version der gleichen Philosophie wie der des Individualismus des 19. Jahrhunderts. Beide legten gleichermaßen Wert auf Freiheit, die eine negativ, um Einschränkungen der bestehenden Freiheit zu vermeiden, die andere positiv, um natürliche oder erworbene Monopole zu zerstören. Es sind unterschiedliche Reaktionen auf die gleiche intellektuelle Atmosphäre. Zitat Ende. Keynes Problem mit dem Sozialismus war also, dass das eigentliche Ziel des Sozialismus darin bestand, die individuelle Freiheit zu erhöhen. Für Keynes bestand das eigentliche Ziel nicht darin, trivialen Themen wie dem der individuellen Freiheit nachzugehen, sondern darin, dass der Staat die Mechanismen der Wirtschaft nach seinem Geschmack kontrollieren sollte. Er umreißt drei Hauptthemen, in denen er die Rolle des Staates für entscheidend hält. Erstens, Zitat, die bewusste Kontrolle der Währung und der Verschuldung durch eine zentrale Behörde, Zitat Ende. Diese Überzeugung lieferte die Grundlage für das moderne Zentralbankwesen. Zweitens, und damit zusammenhängend, glaubte Keynes, dass es die Rolle des Staates sei, über, Zitat, das Ausmaß zu entscheiden, in dem es wünschenswert ist, dass die Gemeinschaft als Ganzes spart, das Ausmaß, in dem diese Einsparungen in Form von ausländischen Investitionen ins Ausland gehen sollten und ob die derzeitige Organisation des Investmentmarktes die Einsparungen auf die national produktivsten Kanäle verteilt. Ich glaube nicht, dass diese Fragen ganz dem Zufall des privaten Urteilsvermögens und der privaten Profite überlassen werden sollten, wie es derzeit der Fall ist. Zitat Ende. Und schließlich glaubte Keynes, dass der Staat die Aufgabe habe, Zitat, eine durchdachte nationale Politik zu entwickeln, welche Bevölkerungsgröße, ob größer oder kleiner als heute oder gleich, am zweckmäßigsten ist. Und sobald diese Politik implementiert ist, müssen wir Schritte unternehmen, um sie in die Tat umzusetzen. Es wird noch etwas dauern, bis die Gemeinschaft als Ganzes, sowohl auf die angeborene Qualität als auch auf die bloße Anzahl ihrer zukünftigen Mitglieder, achten muss. Zitat Ende. Anders ausgedrückt wurde das keynesianische Staatskonzept, aus dem die modernen Zentralbankdoktrinen hervorgingen, die weite Verbreitung unter allen Zentralbankern fanden und das die überwiegende Mehrheit der weltweit geschriebenen Wirtschaftslehrbücher prägt, aus der Sicht eines Mannes verfasst, der eine staatliche Führung in zwei wichtigen Lebensbereichen wünschte. Erstens die Kontrolle von Geld-, Kredit-, Spar- und Investitionsentscheidungen, was die totalitäre Zentralisierung der Kapitalallokation und Zerstörung des freien Einzelunternehmens bedeutete, wodurch der Einzelne für die Deckung seiner lebenswichtigen Grundbedürfnisse völlig abhängig vom Staat wurde. Und zweitens die Kontrolle von Bevölkerungsanzahl und Qualität, was Eugenik bedeutete. Im Gegensatz zu den Sozialisten suchte Keynes diese Art der Kontrolle über den Einzelnen nicht, um dessen Freiheit auf lange Sicht zu verbessern, sondern um eine größere Vision von der Gesellschaft zu entwickeln, wie er sie für richtig hielt. Während Sozialisten vielleicht den Anstand hatten, zumindest so zu tun, als wollten sie den Einzelnen zu seinem eigenen Besten versklaven und ihn in der Zukunft zu befreien, wollte Keynes eine staatliche Versklavung um ihrer selbst willen als endgültige Lösung. Dies erklärt möglicherweise, warum Mary Rothbard sagte, Zitat, es gibt nur eine gute Sache an Marx, zumindest war er kein Keynesianer. Zitat Ende. Während ein derartiges Konzept für Elfenbeinturm-Idealisten, die der Meinung sind, dass es nur positive Ergebnisse haben wird, attraktiv erscheinen mag, führt das Konzept in Wirklichkeit zur Zerstörung der für die wirtschaftliche Produktion notwendigen Marktmechanismen. In einem derartigen System funktioniert Geld nicht mehr als Informationssystem für die Produktion, sondern als staatliches Treuepunkteprogramm,